Also ich denke, es ist wichtig, sich, also ja, unser Kampf muss weiter, aber auch Verbündete finden ist sehr, sehr wichtig. Und ich bin persönlich zum Beispiel, arbeite ich mit der Hydria sehr intensiv, als auch mit transsexuellen Vereinen, weil die, also Sexarbeitern in der Bülowstraße, viele kommen aus den ehemaligen Ostblockländern, die, also deren Elend, es ist so, dass ich vor meinem Tür tagtäglich das ganze Elend sehen kann. Genauso abends auch die Transsexuelle aus, meistens auch aus Osteuropa. Und ich finde auch vor allem sehr, sehr wichtig, also solche Konferenzen müssten nicht ab und zu mal, sondern kontinuierlich gemacht werden, um unsere Wissen, unsere Vernetzung, also zu stärken, in der Aktualität zu bleiben. Und dann auch interessant ist auch, dass ich vertrete eine andere Generation und die junge Generation, wir geben gegenseitig Energien und das freut mich sehr. Und es geht, also, es geht mir psychisch sehr gut, junge Leute zu sehen und die auch Spuren und wichtige feministische Spuren hinterlassen werden. Das ist das, was ja, mich gefreut hat. Okay, ich würde das Panel jetzt öffnen für Fragen aus dem Publikum. Da bitte auch wieder langsam zu sprechen und dort hinten. Und ich würde jetzt an dieser Stelle ich habe jetzt drei Fragen gesehen, war das richtig? Ja, dann würde ich bei den drei Fragen bleiben. Ja. Asa? Ja. Okay. Thank you very much for the amazing panel. Ja, vielen Dank für dieses tolle Panel. Ich habe eine Frage für Sarah. Ich hoffe, dass ich auch deinen Namen richtig ausgesprochen habe, Sarah. Die Frage geht an dich, Sarah. Es war sehr interessant, dir zuzuhören über deine Erfahrung und auch über die Kämpfe, die du Teil warst. Du hast zu einem Punkt über die verschiedenen Cis-Kameraden gesprochen. Du hast über die Cis-Männer wie Sozialismus gesprochen und du hast gesagt, dass du nicht nach den Rechten von Frauen fragst. Und ich würde dich gerne wissen, was ist denn deine Definition von Sozialismus? Es geht hier nicht um Fragen. Wir wollen natürlich eine sozialistische Welt. Wir wollen auch Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. In meiner Meinung nach ist es Teil der Verantwortung, auch für die Rechte der Frauen mit Sternchen zu kämpfen und für ihre Rechte. Und ich möchte gerne wissen, wie du darüber denkst. Also es gibt halt diese zwei Kämpfe und wie siehst du diese beiden Kämpfe? Ich habe zwei Aspekte verstanden bei der Frage. Also ein sozialistischer Typ kann ja unsere Forderungen in seinen eigenen sozialistischen Kämpfen natürlich aufgreifen, aber natürlich sollten wir als Frauen uns selbst organisieren und wir können durchaus unsere Forderungen selbst artikulieren. Wenn wir das nicht tun, verlieren wir diesen Kampf. Wie zum Beispiel? Das haben wir doch in der Vergangenheit gesehen. Wir Frauen sind immer in speziellen Bereichen der Bewegung tätig. Wir sind immer die marginalen Gruppen in den Bewegungen. Wir dürfen, wir können, wir haben keinen Raum für unsere Belange innerhalb der Bewegungen. Wir wollen nicht immer die Sekretärinnen der Bewegung sein. Wir wollen auf Augenhöhe diskutieren können in den Bewegungen. Na klar sind wir Sozialistinnen. wir kämpfen auch für all die Werte und für Gleichheit, aber wir haben spezielle Probleme damit, dass wir Frauen sind in der Bewegung. Und ich möchte diesen Kampf alleine selbst führen als Frau. Und deswegen finde ich das nicht richtig, wenn die Männer das an meiner Stelle tun. Aber natürlich sollten die Frauen im Patriarchat ihre Rechte selbst artikulieren und erkämpfen sollen. Ja, natürlich ist Sozialismus eine Ideologie, die die Gleichheit verspricht. Aber natürlich ist Sozialismus per se kein Freiheitsversprechen. Aber wir sind der Hoffnung, dass die emanzipatorischen Räume sich erweitern werden. Und unser Ziel ist es, in unserem jetzigen Kontext, im demokratischen Kontext, dass die Frauen an ihre Selbstorganisation vertrauen müssen, an ihre Autonomie glauben müssen, weil wir derzeit keinen anderen Weg als diesen sehen. Für eure Beiträge. Ich habe im Zusammenhang eine Frage. Es geht hier um Selbstorganisierung der Frauen in Bezug auf Migration. Wir wissen schon neulich, die türkische Regierung hat ja mit der Festnahme der politischen Aktivisten, Journalisten angefangen hat. Neulich wurde 81 Auslieferungsanträge an die BRD gestellt worden. Ich meine, das geht uns hier Migranten betrifft uns sehr, sehr stark, weil wir nicht innengesellschaftliche Probleme als Migranten hier haben, sondern wir haben mit unseren jeweiligen diktatorischen Ländern, wo wir herkommen, geflüchtet sind, auch Probleme. Wie können wir uns ja vernetzen, dass wir dagegen so wirklich kämpfen, Widerstand leisten? Es gibt politische Gefangene, auch in deutsche Gefängnisse, die von der 129a betroffen sind. Wie können wir dagegen kämpfen? Wenn es ja bei einer das gelingt, diese Auslieferung, dann sind wir alle Migranten davon betroffen. Das ist dann nicht ja nur unsere Gesellschaft, das ist ja die Demokratiefrage in dieser Gesellschaft und internationalistische Frage. Das geht ja dann um uns, nicht nur Migranten und alle. Die Frage ist, wie wir uns wirklich vor dieser Gefahr schützen können, wie wir uns vernetzen können. Danke euch. Ich habe hier die Gelegenheit genutzt, weil ich sehe, dass hier viele auch aus Türkei stammende Frauen hier präsent sind, sehr aktiv sind. Vielleicht hat eine oder andere die Ideen, dass wir auch dann gemeinsam was machen. Möchtest du darauf antworten, Seher oder Gülten? Aslında evet, birinci yarıda aramızda akademisyen arkadaşlar. Im ersten Teil gab es so akademische Frauen aus der Türkei, das sind die neuerdings hier sind. Ich habe ja gesagt, ich bin seit 17 Jahren hier im Exil, kann nicht zurück. Natürlich sind die Entwicklungen so, wie Sie sagen. Es gibt derzeit seit 15 Jahren die Diktatur Erdogans. Wir waren davor auch schon die anderen. Jetzt sind wir die gespalten und die anderen. Also sie können wirklich ihren Nachbarn nicht mehr vertrauen. Und dann noch die aktuelle Migrationspolitik in der Türkei. Ich habe ja auch mitgekriegt, dass derzeit 5000 Asylbegehren aus der Türkei auch in Deutschland vorliegen, wenn ich mich nicht täusche. Die AkademikerInnen, die JournalistInnen, AnwältInnen. Also vor 2 Wochen wurden 3 AnwältInnen verhaftet. Türkei ist ein Land, in dem keine Gesetze und Demokratie nicht funktioniert. Dass die Türkei in so einem Punkt gekommen ist, hat was mit ihrer Geografie zu tun, Geopolitik zu tun. Ist das okay? Aber ich werde da jetzt nicht so ins Detail gehen, ihr verfolgt das ja auch alle. Ich will ja nur sagen, diese ganzen Unterdrückungen, die Verhaftungen, die Angriffe und Ermordungen in den Häusern und auf den Straßen, trotz all dieser Probleme wehren sich derzeit unsere Frauen. Vor allen Dingen unsere Frauen. Es gibt natürlich Verhaftungen und dann weiß man nicht, wie lange man im Knast landet, 3 Tage, 5 Wochen, sehr willkürlich. Aber wenn sie rauskommen, machen sie gleich wieder weiter. Und natürlich hat die Frauenbewegung dort in Kurdistan eine lange Zeit der Erfahrung, der Kämpfe hinter sich und setzt diese auch heute in den Widerstand ein. Jetzt möchte ich kurz auf den 15. Juli 2016, den Putschversuch, eingehen. Dieser Putschversuch hat die Gesellschaft gespalten und hat größere Feindlichkeiten in der Gesellschaft erzeugt. Uns hat es so in so eine Situation gebracht, dass wir noch nicht mal unser Kind, was zu Hause angegriffen wurde vom Militär, retten können, weil so viel bürgerkriegsähnliche Zustände gerade herrschen. Wir fragen uns natürlich, warum Europa immer noch mit der Türkei derart vielfältige Beziehungen führt. Das ist auch Politik. Wir müssen natürlich Widerstand leisten, das hat auch seine Kosten, aber wie ich gesagt habe, keine von uns ist irgendwie gewollt von hier. Also wir reden von einem Land, dessen gewählte BürgermeisterInnen, Abgeordnete mit Zwang von ihren Posten genommen werden. Und wir müssen unsere demokratischen Rechte in unseren Kontexten, in unseren Kämpfen thematisieren, dem Europäischen Parlament nennen unsere Forderungen oder die Zustände, oder wir sollten vor Ort dokumentieren, was los ist, und das den europäischen Öffentlichkeit teilen. Wir sollten Pressemitteilungen machen, Parlamentarier ansprechen, Demonstrationen. Wir sollten Prozessbeobachtung machen. Also Erdogan hat, ihr wisst, sogar Frauen in anderen Ländern, die sich kritisch ihm gegenüber geäußert haben, nämlich Frauen in Ecuador, angezeigt. Also seine Gewalt herrscht gerade auch über Grenzen überschreitend. Er erlaubt sich einfach andere Regionen, Geografien auch als Diktator zu beherrschen. Ja, aber die Frauen machen trotzdem aktiv ihre auf der Straße sichtbar ihren Widerstand, gestalten sie weiter, trotzdem. Natürlich, also darf ich was sagen dazu? Natürlich ist es sehr wichtig, dass der Kampf geht weiter und so weiter, aber ich merke selbst, jedes Mal, ich war letztes Jahr in der Türkei, dieses Jahr in der Türkei, jedes Mal, also Facebook war für mich immer sicher, also ich bin mit der, wenn ich verhaftet werde, immer mit der Angst, wirst du freigelassen oder nicht, darfst du nach Deutschland, weil ich zugleich zwei Staatsangehörigkeit habe. Und ich habe gemerkt, ich mache mir Selbstzensur, indem ich jetzt nicht mehr bei Facebook und ja, aktiv bin. Und das ist ein sehr wichtiges Netzwerk. Und. Und ja, da bin ich selbst sehr, sehr hilflos. Sehr hilflos. Wir haben noch eine dritte Frage. Ich sehe noch eine vierte, und gibt es noch eine letzte? Wenn es die letzte Frage ist, ist es vielleicht angenehmer, wenn ich rede, versuche ich langsamer zu reden und langsam zu bleiben. Ich möchte etwas sagen. Ich möchte auf Kurdisch etwas sagen. Leider kann ich kein Kurdisch, sie hat gesagt, sie fängt mit Persisch an, aber ich verstehe kein Kurdisch. Also das kann ich auch nicht übersetzen. Ich war sehr darüber, das tat mir leid, dass es keine kurdische Dolmetscherin hier war und dass ich benachteiligt wurde und dass es eben keine hier war, die Kurdisch hier übersetzen konnte. Ich habe auch meine Sprache, meine Geschichte, wie andere Länder, die ihre Geschichte und ihre Identität haben. Ich möchte, dass ihr das bei den nächsten Konferenzen berücksichtigt. Ich möchte eine Frage stellen, also was jetzt den Widerstand anbelangt. Ich habe den Namen vergessen. Ich meine die Dame, die, auf die ich gerade gezeigt habe, das hat mich sehr beeinflusst. Sie hat sich durchgesetzt. Sie hat sich gegen alle Probleme durchgesetzt. Wir müssen das lernen, dass wir uns durchsetzen. Es geht darum, dass unsere Wünsche erfüllt werden, dass sie in Praxis umgesetzt werden. Und das war meine Frage, die an die kurdische Dame geht. Ich möchte sagen, was hast du über kurdische Frauen, die unter ganz schlimmer Situation leben, also in Rojalat, also Bashur, Rojava, also um Baku. Es geht nicht nur darum, wenn du dann in der Türkei gelebt hast und du dann nur Aktivisten bist. Du hast nichts über mich gesagt und du hast vielleicht auch nicht so viel Informationen über mich und vielleicht hast du auch nicht so viel Informationen über kurdische Frauen gesagt. Du bist die einzige Kurdin hier. Wenn du eine Aktivistin bist, ist es wichtig, dass du auch über mich auch etwas liest. Du musst auf jeden Fall über die Grenzen deines Landes hinaus auch andere Kurdinnen berücksichtigen. Ich habe nicht gehört, über Kurdinnen zu reden, die in ganz schlimmen Situationen sind, die in Gefängnissen sitzen, die keine Unterstützung vom Westen bekommen. Meine Freundin wird in iranischen Gefängnissen hingerichtet. Niemand hört ihre Stimme. Also jemand, die sich den Mund zunäht und niemand hört die Stimme dieser Person. Bitte, bitte. Wichtig ist das, über ganz Kurdistan zu reden, damit wir erkannt werden. Bitte redet auf Kurdisch, verlangt, dass wir Kurdisch reden müssen, wenn wir nicht Deutsch können, dass es dann auch kurdische Übersetzung gibt.